Schönen guten Tag, hallo. Wir sind heute beim Die Gelbe Angst, das Schwarz und Schwäne, Sonderstream zum Thema FDP und Sozialliberalismus. Ich bin der Abel und wir haben heute einen Gast bei uns. Ja, hi. Ich freue mich, dass ich hier bin, beziehungsweise hier sein darf. Als FDP-Mitglied vielleicht auch eine Meinung zum Liberalismus und all seinen Strömungen. Vielleicht kurz was zu mir. Ich bin seit 2015 bei den Jungen Liberalen, seit 2016 bei der FDP. Bin so in der Zeit eingetreten, als ich so das Gefühl hatte, dass sich da was entwickelt, dass die Partei nicht tot ist, dass man da auch nochmal was mitgestalten kann, dass man auch seinen eigenen Einfluss einbringen kann. Und seitdem doch recht aktiv da innerparteilich. Und genau. Sehr schön. Hast du auch irgendwelche Ämter oder? Bei der FDP jetzt selber nicht. Ich hatte mal bei den Julis hatte ich mal verschiedenste Ämter. Ich war mal Kreisvorsitzender, ich war Beisitzer im Landesvorstand. Aktuell bin ich noch Teil des Social Media Teams. Genau, das so dazu. Sehr gut. Ja, ich habe jetzt auch schon mal eingeblendet. Den Herrn Lindner. Die FDP ist die neue Partei der Arbeit. Sozialliberale Zukunft. Und ich habe schon eine Gänsehaut, die mir den Rücken runterläuft. Subversion. Vierte Kolonne. Fünfte Kolonne. Ja, wobei ich habe den Artikel ja gelesen und ich muss sagen, dass das Sozialliberal, was er da meint, nicht das Sozialliberal ist, was man so gewöhnlich immer serviert bekommt, wenn man mit Sozialliberalen dann diskutiert. Also, weiß nicht, können wir ja gleich nochmal im Detail durchgehen, aber es klang mir eher nach Sozialliberalismus wieder positiv besetzen. Ja, so ein bisschen ein Battle um den Begriff, also dass man einen Kampf um die Deutungshoheit hat, weil was mir persönlich auffällt in meinem Umfeld oder auch im Internet, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der sich sozialliberal nennt, dann sind die in der ersten Linie erstmal sozial und dann irgendwie nachrangig liberal, weil sich liberal gut anhören und fordern aber oftmals soziale Programme, die halt mit freier Marktwirtschaft so gar nicht zu vereinbaren sind. Ja, und, das Ding ist, das dürfen die Leute natürlich auch fordern und so, aber dann lass mir doch bitte den Liberalismus daraus. So, du darfst ja gern sozialer Sozialist sein, aber dann bitte dich nicht im Etikettenschwindel verstecken. So. Ist vielleicht aber auch ein gutes Zeichen, dass sozial-autoritär noch nicht ganz so positiv rüberkommt, wie viele das glauben. Ja, das stimmt auch. Also. Ja, aber wenn es nur eine Bezeichnung ist und das, was die Leute machen, was anderes ist, dann ja, weiß nicht, wie viel das dann bringt. Das ist, ja, ich meine, klar, also das Wort liberal klingt halt gut, ne? Und deswegen, ja, wollen viele Leute das ganz gerne sein. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so die Suche nach einem neuen Wort, was es irgendwie so ganz gut umschreibt, weil die sind nicht wirklich sozialistisch. Sie sind aber auch nicht so wirklich, also nicht ganzheitlich liberal. Ne? Also ich erkenne an, dass viele da gesellschaftsliberale Positionen haben, die mit denen man auch super arbeiten kann. Aber was so vielleicht den marktwirtschaftlichen Teil oder den wirtschaftspolitischen Teil angeht, weiß ich nicht, sind die vielleicht so ein bisschen, vielleicht fehlt da einfach noch irgendwie so ein Wort. Vielleicht wäre Zentrist oder irgendwie sowas vielleicht ein bisschen besser oder ich weiß es nicht. Statist. Ja, aber auch in dem sozialen Bereich, da gibt es zum Beispiel mit einem Thema, wo wir uns ja häufiger mal hier beschäftigen, mit den mit der Redefreiheit, mit dem, was in der Kultur so passiert und passieren darf. Das ist bei vielen dann halt auch so, dass man dann eher da skeptisch ist und sich über Hate Speech da echauffiert und meint, dass der gesellschaftliche Diskurs so unglaublich in Gefahr ist, weil irgendwie zu viel Rascheln im Busch ist von der falschen Seite oder so. Und da will man dann nicht so viel eingehen an nicht so viel zulassen an freier Rede. Und das merke ich auch häufig bei so Leuten, die dann, also das, was die dann unter liberal verstehen, sind dann so Sachen wie, ja, Mann darf Mann heiraten, Frau darf Frau heiraten und Drogen nehmen darf man auch, aber also das ist dann das gesellschaftlich Liberale, was sie dann haben, aber ja, irgendwie so, aber alle sollten irgendwie reden und Filme drehen, Lieder singen, wie sie möchten, das ist dann auch nicht so, oder soll man dann lieber nochmal irgendwie nochmal drüber gucken, ob das auch okay ist. Das Liedersingen und so, ja klar, aber außer es geht gegen eine Religionskritik, gegen eine Minderheitenreligion, dann ist natürlich auch wieder verboten. Ja, aber da lässt die Frauen schlecht dastehen oder so, ne? Das ist ja auch so ein leidiges Thema. Ja, bei den meisten ist das wohl so. Das finde ich halt auch schade. Ich weiß nicht, es scheint ja generell durch alle Gesellschaftsschichten. Das ist ja nicht nur bei Sozialliberalen so, dass viele glauben, man darf nicht alles sagen, ne? Oder dass man die Grenzen der Meinungsfreiheit schon ziemlich eng zieht. Und das ist auch irgendwo natürlich immer so eine ganz persönliche Entscheidung, aber viele übertreiben es dann halt auch einfach wirklich, ne? Also. Ja, das Ding ist halt mit der Meinungsfreiheit. Bei mir ist es halt so, ich würde mir eher einen Begriff wie Redefreiheit mehr an die USA angelehnt wünschen, weil dann brauchen sich die Leute keine politisch korrekten, verwurzelten Wörter ausdenken, die dann Positionen benennen, die man eigentlich nicht sagen darf, sondern dann können die Leute, die ein bisschen extremer sind, direkt ihren Extremismus verbal rauslassen und dann weiß ich, wen ich zu vermeiden habe. Das Ja. fällt mir viel einfacher, wie mir zu überlegen, ist es jetzt eine Gruppe, die sich subversiv tarnt, um irgendwelche Positionen voranzubringen oder nicht? Also ich finde, der Diskurs ist einfacher dadurch, dass halt mehr zugelassen wird. Also. Einfach auf jeden Fall. Ist halt wieder dieses alte Dilemma von wegen, was lässt du zu, wo kommt dann vielleicht auch schon die Meinungsfreiheit in die Region, wo es dann, weiß ich nicht, zu Aufruf gegen Aufruf für Gewalt ist oder zu Straftaten oder ne, also ich sag mal, dass man Volksverhetzung unter Strafe stellt, hat schon so eine Daseinsberechtigung. Allerdings muss ich halt auch sagen, dass ich persönlich mir wünschen würde, dass man dann tatsächlich mal prüft, welchen Einfluss das tatsächlich hat. Weil wenn ich jetzt irgendwo auf Twitter irgendwo was Volksverhetzendes schreibe, das hat aber null Likes und keine Sau interessiert oder sowas, da muss man halt einfach feststellen, dass diese Äußerung nicht volksverhetzend in dem Sinne ist, weil sie niemanden irgendwo zu aufgerufen hat, weil einfach keine Sau es hat interessiert und was auch immer. Und wenn ich jetzt auf irgendeiner Bühne stehe und vor 5000 Leute stehe und sage, ja, pass auf, wir nehmen jetzt alle einen Molotow-Cocktail und laufen dann da hinten zu, weiß ich nicht, irgendwo Wo hin die und zünden das Schwaben an oder wohnen. sowas, ja, irgendwie sowas, dann ist das für mich schon deutlich, ist auf jeden Fall was anderes. Ne? Also ich finde halt, man muss auch schon unterscheiden, in welchem Medium, in was für einer, was letztendlich dann dabei rausgekommen ist, was man dann gesagt hat. Ist halt schwierig, klar, gebe ich zu, ist auch eine zutiefst persönliche Entscheidung, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, wir sind auch so ein bisschen vom Thema abgekommen. Letztendlich merkt man halt schon, dass es mit der Toleranz schnell vorbei ist, wenn man dann halt mal ein paar kapitalistische, eigentlich liberale Sachen fordert. Wie zum Beispiel öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Da hatte ich jetzt ja die Tage die Riesendiskussion da mit Umweltsau und keine Ahnung was. Ne? Da wurde ja auch dann quasi jeder an den rechten Rand gestellt, der irgendwie gesagt hat, nee, wir brauchen keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wo ich mir dachte, kommt Leute, ne, das ist eine Forderung, die mögt ihr vielleicht völlig absurd finden oder sowas, aber das sofort so mit rechts in Verbindung zu bringen, ist halt so echt einfach so unfassbar lächerlich. Ja, bei mir ist es zum Beispiel so persönlich, also geopolitisch finde ich einen öffentlichen rechtlichen Rundfunk also ziemlich schwach. Die können mich da kaum bis gar nicht informieren. Und ich habe halt die Foreign Affairs abonniert. Und jetzt Was hast du? aktuell die Foreign Affairs, Ach so. also die vom CFR, Council on Foreign Relationship, die Zeitung, die rausgegeben wird. Und ich mag halt die Publikation lieber. Und warum kann ich dann nicht mein Geld den Leuten geben, die für mich die bessere Arbeit erledigen? Ja, klar. Ja, das war schon bemerkenswert auf jeden Fall. Also auch, was für Leute da sich drüber aufgeregt haben. Ich hatte zum Beispiel diese eine hier, die Bednarz oder wie die heißt. Diese konservative Diana? Journalistin, die hatte sich da auch drüber aufgeregt, dass das irgendwie rechte Rhetorik sein soll von den Julis, die Forderungen. Und also so, die hätte ich da jetzt eigentlich nicht so unbedingt erwartet. Also das war schon ziemlich bemerkenswert, ja, wer da alles so. Also von manchen Leuten erwartet man ja auch nichts anderes, aber das fand ich schon teilweise ganz schön krass auf jeden Fall, ja, wie viele Leute da diesen Vergleich gezogen haben, der meines Erachtens nach halt auch ja komplett oberflächlich ist. Ne? Das geht wirklich nur runter auf die AfD findet es doof und ihr findet das doof und damit ist es eine Nazi-Position. Oder da stehen irgendwo Leute in Dresden auf der Straße, die sagen Lügenpresse und ihr sagt, ihr wollt keinen öffentlichen Rundfunk. Also es ist praktisch die gleiche Forderung oder so. Ja, Ne? absolut. Das ist die erweiterte Meinungsmathematik. Also, du bist in Mitschuld für den gesellschaftlichen Diskurs. Und wenn irgendwo der rechte Rand was macht, dann darfst du nichts fordern, was dem Markt dienen würde, also dem freien Markt. Also. Ja, besonders witzig finde ich, wenn die Leute dann immer sagen, ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das ist ja die Säule der Demokratie und das ist ja die Waffe gegen Rechtsextremismus, wo ich mir so dachte, ja, klar, absolut. Also der übelste Rechtsextremist, der guckt sich dann nur oft genug die Tagesschau an und dann wird er zum Linksliberalen oder was, ne? Also, hey, tut mir leid, das ist so völlig absurd, ne? Und wenn die Leute dann sagen, ja, guckt euch das hier an, hier, die AfD steht bei so und so viel Prozent, ey, und ihr wollt jetzt den Rundfunk abschaffen, und ich so, ja, hat der Rundfunk nicht vielleicht auch irgendwie eine Mitschuld dran oder so? Oder ist er nicht irgendwie dafür verantwortlich oder so? Ne? Also. Dazu beigetragen, ja. Also. Ja, auf jeden Fall hat das nicht verhindert. Ne? Also wenn er es hätte verhindern können, dann hätte er es ja verhindert, weil gibt es ja immerhin schon. Ja. Aber das, ja gut, die haben dann wahrscheinlich irgendwelche Argumente da. Ja, wir haben die dreimal zu oft in die Talkshow eingeladen oder so und deswegen wurden die dann gewählt oder irgend so ein abstruses Zeug. Aber ja, es wird dann halt im Nachhinein dann irgendwie gerechtfertigt, warum das dann doch irgendwie wieder ins Weltbild reinpasst oder so. Aber ja, das ganze Ding mit den Medien, das kennen wir hier auf jeden Fall auch, weil wir sind hier quasi mal gestartet mit über Dinge reden, die halt in den Medien nicht so richtig behandelt wurden. Und ja, damit haben wir hier halt, unsere Zuschauer wissen das schon, haben wir halt auch so einen Ruf weg als Teil von irgendwie dem rechten Netzwerk oder so. Auch Ja, was. aber Medienkritik ist halt auch wichtig. Also, Ja. also speziell in Sachen Außenpolitik in Deutschland ist es, finde ich, halt fast schon beschämend, wie schlecht wir informiert werden. Und da ist es bei mir so, mir geht es noch nicht mal mehr darum, in welche Richtung Bericht erstattet wird. Washington Bell oder auch der Narrativ aus Moskau, was auch immer, wenn der ordentlich sauber aufgearbeitet wird, in einem ordentlichen Artikel, schön und gut, aber so wie es in Deutschland passiert, da haben wir Experten, wo mir sich die Fußnägel hochziehen. Wo ich mir einfach denke, jeder, der zu dem Thema nur ein oder zwei Bücher gelesen hat oder regelmäßig sich informiert, der kann nur mit den Augen rollen und sagen, ja, danke für die Fastfood-Information. Ja, Also, und zum Thema, um zum Thema zu kommen, nochmal wieder, das Thema Liberalismus wird ja bei uns in den Medien eigentlich auch nur im Negativen besprochen. ja, Also klar. zum großen Aber Teil wurde es halt auch nur halt eben, entweder ist wahlweise ist es irgendwie nur dazu da, um Neoliberalismus. die Arbeitnehmer zu knechten, oder es ist irgendwie dazu da, um Fleisch zu essen und dickes Auto zu fahren, was uns alle umbringen wird, oder weiß ich nicht was, ne? Also Ich Freiheit glaube, in das liegt auch Deutschland. so ein, ja, das liegt, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen in der Natur der Sache, dass ein Rundfunkmodell, was allein auf Monopolstellung basiert und überlebensfähig ist, dass das vielleicht so ein bisschen Vorbehalte gegen Wettbewerb hat. Aber das ist nur so meine Vermutung, was da in die Richtung los sein könnte. Nee, aber das ist so. Das habe ich auch ständig irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen durch die Parteibrille, da spreche ich mich jetzt auch nicht von frei, aber dass die eigenen Positionen dann immer so ein bisschen schlechter dargestellt werden. Ne? Aber dass mir auch immer erklärt wird, das regt mich am meisten auf. Wenn man irgendwie Tagesschau oder sonst irgendwie was guckt, dass man immer das Gefühl hat, dass einem zwar gesagt wird, was so ungefähr passiert ist, aber dass einem auch dabei auch immer gleichzeitig erklärt wird, wie man es zu verstehen hat. Und zwar bitte jetzt aber nicht die Schlussfolgerung ziehen, sondern die hier. Oder das liegt daran, das hier. Oder keine Ahnung was, ne? Es fühlt sich an wie betreutes Denken. Also. Ja, das sagen die auch selber, dass diese Einordnung ja so ein Job sein soll von dem Journalismus. Einordnung und Ja, Haltung klar. ist ja auch ganz Mit Haltung, wichtig. ja. Haltung. Ganz viel Haltung, ja. Ja, auf jeden Fall der Herr Lindner, der beruft sich hier in diesem Artikel erstmal auf den Gerhard Schröder und den Tony Blair. Und ihre dritten Person, dritten Position zwischen Neoliberalismus und Ja, genau, das war diese Geschichte hier. Sozialdemokratie. Und ja, dass das halt eben eine gute Sache gewesen ist, so im Großen und Ganzen. Und war er das jetzt eigentlich auch, der das geschrieben hatte mit dem mit der Gleichheit? Oder war das Nee, der das war Borscheid? der Potschert mit der gleiche. Das tolerant immer nur gegenüber denjenigen, die die gleiche Meinung haben, meinst du? Nee, dass das Ziel von dieser Sozialdemokratie dann nicht mehr, also dass die Schröder und Blair da auch geschrieben haben, dass es ihnen nicht mehr so sehr um Gleichheit geht, also Ach gleiche so. Ergebnisse. Und das ist ja wieder was sich auf jeden Fall ja komplett wieder ins Gegenteil gekehrt hat, weil jetzt haben wir halt in der Hier. SPD und das wurde ja auch richtig erkannt von wem auch immer von den beiden. dass sie ja jetzt wieder die ganze Zeit von gleichen Ergebnissen sprechen, die sie gerne haben Das möchten. Zitat ist: In der Vergangenheit wurde die Förderung der sozialen Gerechtigkeit manchmal mit der Forderung nach Gleichheit im Ergebnis verwechselt. Das Genau. war der Satz. Ich sehe gerade, es gibt eine Partei in Palästina, die Dritter Weg heißt. Gibt es nicht in Deutschland auch eine Partei, die Dritter Weg heißt? Ja, in Deutschland Ja. gibt es auch eine Partei, die Dritter Weg heißt, und das ist, soweit ich weiß, eine aus dem extrem rechten Spektrum. Ja, ich habe mich nur gerade gefragt, ob Ähnlichkeiten rein zufällig sind. Kann gut Naja, sein. auf jeden Fall, nee, Aber das ist ja. der dritte Weg in Deutschland, die haben Verbindungen nach Syrien, also zum Assad und zur Hezbollah im Libanon. Also. Ja, passt ja. Okay. Ja, also. Ja, ich nehme das, also soweit ich weiß, ist das quasi die Backup-Partei der NPD, was ich Ja. mitbekommen hatte, dass sie quasi den dritten Weg gegründet haben für den Fall, dass es ein NPD-Verbot geben sollte, dass ja dann auch alle Nachfolgeorganisationen verboten werden. Aber wenn die Partei Dritter Weg ja schon vor dem Verbot existiert hat, kann es ja keine Nachfolgepartei sein. Deswegen. Schlau. Also, ja. Jetzt haben sie zwei Parteien. Egal. Wollte mal wieder auf das andere Thema zurückkommen. Was so mit Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit angeht, ich kann es ehrlich gesagt, also ich bin vielleicht einfach zu jung dafür, um das so ein bisschen zu beurteilen, was da so früher abging, aber ich sehe das total häufig, auch in der eigenen Partei, dass viele das so verwechseln, was so erstmal was Gleichheit und Gerechtigkeit angeht und dann was Chancen- und Ergebnisgleichheit beziehungsweise Gerechtigkeit bedeuten. Und da musst du halt auch wirklich, das haben leider echt viele, dass sie da irgendwie glauben, ja, dem einen geht schlecht und deswegen müssen wir jetzt dafür sorgen. Also ich klar, irgendwo. Klar, irgendwo muss man so ein Mindestmaß bereitstellen, bin ich schon der Meinung. Aber dass du jetzt sagst, okay, der eine hat 10 Porsches und 20 Lamborghinis in der Garage, deswegen müssen jetzt alle so viel haben, ist halt auch einfach absurd. Aber glauben halt viele. Ja, also Ja. ich würde das nochmal, das war jetzt ein humoristisches Beispiel, aber es gibt ja ein Beispiel, was auf jeden Fall in der FDP ja auch ziemlich verbreitet ist. Das ist halt bei dem Frauenthema, ne? Dass man jetzt irgendwie sagt, so ja, es gibt ja so und so viele Männer, die irgendwie in Führungspositionen sind und so viele Männer, die Unternehmen gründen und das sind halt viel mehr als Frauen und deswegen läuft da halt irgendwas schief, weil das ja nicht das gleiche Ergebnis ist. Und das ist ja eine Denke, die sich in der FDP auf jeden Fall auch ziemlich ja, einquartiert hat und wo man da auch dann meint, dass man dagegen anarbeiten kann und muss. Ich glaube gar nicht mal so sehr, dass es jetzt so, dass die Denke so sehr verbreitet ist. Ich glaube einfach, dass viele, also ich habe auch oft den Eindruck, dass es mehr von den Männern kommt. Also dass viele Männer glauben, ach Leute, das ist ja eigentlich so unfair. wir wollen mal was Gutes tun und dann so richtig paternalistisch von oben herab, komm mal her, du Mädel, stell dich mal hier hinzu und so weiter und dann machen wir jetzt ein schönes Foto und keine Ahnung was oder wir müssen jetzt auch nochmal hier unbedingt eine Frau oder sowas irgendwo reinholen und so weiter, dass sie dann auch überhaupt gar nicht gewürdigt werden in dem Sinne von wegen, ja, du bist jetzt hier, weil du eine gute Arbeit machst, sondern dass es halt auch viele glauben, es kommt nach außen besser und es hat mehr Vorteile und wir haben auch keinen Bock auf die Rechtfertigung danach, warum wir jetzt hier keine Frau mit auf dem Foto oder im Vorstand oder sonst was haben. Ich glaube nicht, dass es so sehr der Ungerechtigkeitsgedanke ist, sondern eher so dieses, ja, komm mal her, wir wollen jetzt mal was Gutes tun. Das ist zumindest so meine Erfahrung. Ja, aber der gesellschaftliche Druck wird ja auch stark in den Medien in die Richtung aufgebaut. Na klar. Es gibt ja unzählige Artikel von Journalisten, die bestimmt FDP oder CDU wählen und nicht Grüne oder SPD oder sogar Linke, die das dann jedes Mal wieder voranziehen und sagen, es muss ja aber gleich sein. Also es muss ja gleich verteilt sein. Mhm. Wo dann die Frage nach dem Ergebnis immer so stark gestellt wird, wo ich mich frage, das ist doch irgendwo auch kindlich naiv. Also das, ja, klar. Das ist eine Sicht wie in der zweiten Klasse, aber nicht wie von jemandem, der halt erwachsen ist, der weiß, unterschiedliche Lebenswege führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also. Vor allem ist es ja jetzt gerade bei der FDP ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Bundestagsfraktion anguckt, das war jetzt mal so ein Thema, was ich irgendwie... wo ich mal drüber diskutiert hatte, dass irgendjemand meinte, ja, guckt euch das mal an, in der FDP, in der Bundestagsfraktion, da sitzen jetzt nur 23-24% Frauen. Und dann habe ich mal nachgeguckt, stimmt, und dann habe ich nachgeguckt, wie sieht es in der Partei aus, ja, Partei, Frauenquote 24%. Dachte ich mir, ist doch eigentlich genau die perfekte Abbildung. Also es zeigt doch, wenn ich 24% Frauen in der Partei habe und 24% dann auch in der Bundestagsfraktion sitzen, dann ist doch eigentlich genau diese Gleichheit, von der immer alle träumen. Aber nein, es heißt natürlich, es ist trotzdem unfair. Ne? Der Witz ist, David, das geht sogar weiter, wenn du dir anguckst, welche Bücher verkauft werden an die Gesellschaft, also nach Geschlecht, dann wirst du sehen, dass halt aktuelle Politik und Zeitgeschehen sind 3/4 männlich und 1/4 weiblich. Und je nachdem, wie in einem Land sozusagen der Kauf von Politik und Zeitgeschehen ist, so in etwa ist auch die Abbildung im Parlament. Das ist halt noch der Witz. Also spiegelt genau die Gesellschaft so wider, wie halt die Interessen vorhanden sind. Ja, also ich gucke, wenn man sich auf Twitter mal anguckt oder sowas, ich diskutiere, ich habe wahnsinnig viele Users auch, die mir folgen und denen ich folge, mit denen ich auch liebend gern diskutiere, aber das sind fast alles Typen. Also wenn ich mir das so angucke, wer in dem Alter Politik interessiert ist, das sind ganz, ganz wenige Frauen nur. Und dann denke ich mir immer, ja, warum soll man dann Leute dazu irgendwie was drängen, worauf die dann selber keinen Bock haben, ne? Das ist halt, wir hatten auch ewig lang die Diskussion jetzt nicht um die Frauenquote in Führungspositionen oder in irgendwelchen Vorständen oder sowas, sondern wie wir den Frauenanteil in der Partei, in den Basismitgliedern erhöhen können. Und da gab es jetzt, ich glaube, das war um 2017 rum, das war für uns, was so mitgliedertechnisch, war das quasi ein Rekordjahr. Das war ja Wiedereinzug in den Bundestag und ein gutes Landtagswahlergebnis und so weiter. Und da haben die mal nachgerechnet. Und die haben so viele Mitglieder reinbekommen, so viele Neumitglieder wie seit 10, 15 Jahren nicht. Und haben das nachgerechnet, dass fast 90% der Neumitglieder männlich sind. Und haben die gesagt, da haben die alle direkt Angst gehabt, scheiße, unser Frauenanteil verringert sich. Und dann sitzt du dann da und dann fragst du dich so, ja, was sollst du jetzt machen? Sollst du jetzt irgendwie Typen rausschmeißen, um dann die Frauenquote zu erhöhen oder keine Ahnung was? Und dann kamen wir da mit Vorschlägen wie extra Frauenveranstaltungen und weiß der Geier was. Und also ja, und die werden ja auch gemacht teilweise, die extra Frauenveranstaltungen. Ja, klar. Das ist ja das Ding. Und es gab ja auch bei dem Bundesparteitag im letzten Jahr diesen, wie ich finde, ziemlich unsäglichen Antrag, der da auch durchgekommen ist, aus den, also ich meine noch nicht mal die Zielvereinbarung, ich meine eigentlich diesen Emanzipationsantrag, der halt viele von diesen Sachen, wo du vorhin meintest, das käme nur von den Männern und so, ja auch enthalten hat. Also so Sachen wie halt eben Förderung von Gründergeist bei Frauen und lauter so ein Zeug und dass man die begeistern soll für MINT-Fächer und lauter solche Dinge. Das stand ja unter anderem auch alles drin. Und was ich auch ziemlich heftig fand, ist eigentlich, dass man da auch dieses MeToo-Aspekt da irgendwie mit aufgenommen hat. Weil gerade in der FDP, wo man sich auch immer viel auf Rechtsstaatlichkeit und so beruft und dass die Sachen irgendwie vernünftig gehandelt werden, finde ich das schon krass, dass man sich dann irgendwie beruft auf so eine Bewegung für eigentlich hier, na, wie ist das Wort? So Mob Justice, ne? Dass man irgendwie so, das wird alles im Gericht der öffentlichen Meinung dann irgendwie die Leute dann da verurteilt. Ja, also das fordern sie jetzt natürlich nicht direkt, aber das steckt halt in diesem Begriff MeToo halt auch drin. Und ich frage mich dann, ob die sich dem Ganzen da nicht so richtig bewusst sind. Ja, und hier diese Mehrwertsteuerreform hatten sie sich ja auch noch reingeschrieben, da in letzter Minute irgendwie. Und da sehe ich halt auch ein Problem jetzt auch mit diesem Sozialliberalismus sicherlich. Dass wenn man jetzt nur irgendwie den Trends dahinterher huscht, die irgendwelche Journalisten da irgendwie ausgerufen haben, als das muss man alles machen, weil ansonsten ist man keine richtige demokratische Partei, weil da wieder teilweise geredet wird, dass man sich dann damit auch halt eben dann austauschbar macht und die Leute, die halt wirklich Wert legen auf diese Frauenquotierung und dieses Zeug, die werden die FDP mit Sicherheit nicht wählen. Die haben ihre Grünen Nein, ja. und das sind deren Champions. Und ja, da gibt es meines Erachtens noch nichts zu holen. Ne? Also jetzt in diesem Frauenbereich zumindest. Wenn man wählt, dann wählt man immer das Original. Ja. Und genau das ist der Stichpunkt. Also, was beim Frauenthema der Fall ist, ist halt auch bei diesem Sozialliberal in meinen Augen der Fall, dass jetzt sozusagen von Medien aus irgendwie versucht wurde, FDP ein Profil aufzustecken, wo ich nicht ganz geistig mitkomme, was das soll. Also, nur weil jetzt viele von der SPD zur FDP gewandert sind, dann zu sagen, dass die FDP die neue Aber ist denn Partei der das schon so Arbeit oder ist. will man das Also, nur so haben, dass da jetzt viele wandern? Also. In NRW sind viele gewandert Okay. und ich frage mich aber, bekommt man dann wirklich noch mehr Stimmen oder entwickelt man dann ein sinkendes Schiff, weil man halt eine progressive Plattform hat und das Original halt die SPD wäre? Also. Ich schaue jetzt gerade mal nach von 2017. Da sind die meisten von der SPD allerdings zur CDU. Ja. Also 2017, dass wir vielleicht ganz kurz die Zahlen mal eben haben. Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017, da sind von der SPD zur CDU 310.000 gewandert. Es sind allerdings auch 110.000 von den Grünen zur SPD. Da sind 160.000 von der SPD zur FDP. Dann noch ein paar zur Linken, ein paar Nichtwähler gewonnen, 60.000 an die AfD verloren. Ist nicht so ein. Die FDP hat von allen. Nee, Quatsch, die Grünen haben an alle verloren. Die FDP hat von den meisten gewonnen. Naja, also ich glaube, aus parteitaktischer Sicht ist es natürlich sinnvoll, sich zu überlegen, wo kann ich was holen. Ne? Das macht jede Ja. Partei und das ist auch völlig legitim. Und ich glaube, dass du als Parteivorsitzender jetzt gerade an Lindners Stelle natürlich auch in der Pflicht bist, dir nachzugucken, wo wird Platz frei, wo werden Wähler politisch heimatlos und welche von davon können wir vielleicht überzeugen für unsere Zwecke. Und es ist absolut überhaupt gar nicht verkehrt, sich zu überlegen, ja gut, wenn vielen die SPD jetzt zu links wird und die Grünen und Linken für die keine Option sind, weil die ja noch weiter links stehen, dann lass uns doch mal darum kämpfen. Ne? Also ich denke mal, dass die wenigsten SPD-Wähler Bock haben, jetzt zur CDU zu wechseln. Dafür sind die denen vielleicht auch einfach zu konservativ, auch so gerade im gesellschaftspolitischen Bereich. Und da finde ich es absolut nicht verkehrt, die FDP da attraktiv zu machen. Ne? Wenn man jetzt sagt, die Partei der Arbeit, ich weiß nicht, ob das vielleicht historisch nicht so ganz cool ist, wenn man das jetzt so stärkt, aber ich denke mal, erstmal ist da ja nichts Falsches dran, jetzt einfach zu sagen, okay, pass auf, wir arbeiten jetzt hier für Arbeiter, für Leute der gesellschaftlichen Mitte, finde ich absolut legitim. Und wenn man die Leute dazu bekommt, jetzt nicht den ganzen SPD-Kram der letzten 10 Jahre bei uns durchzusetzen, sondern einfach nur uns zu wählen und sonst nichts, dann ist es ja absoluter Gewinn, weißt du? Ja, genau, und Wobei ich sehe das auch nicht so eng, wie er das jetzt sieht, weil wenn ich mir das hier so durchlese, Lindner schreibt hier zum Beispiel viel über die Autobranche und gerade in der Autobranche, das stimmt ja schon, dass er ja halt eben schreibt, dass es da jetzt eine ziemliche Umwälzung gibt und halt die Grünen und die SPD halt jetzt auch in großen Teilen da halt ziemlich extreme Ideen haben, was man da jetzt alles machen muss, inklusive halt, dass es so ziemlich hinausläuft auf, ja, wir wollen Verzicht, Verzicht, Verzicht, ne? Wenn das alles den Bach runtergeht, dann ist auch egal, so nach dem Motto, weil es bringt ja eh das Klima um und damit sterben wir dann eh alle oder so. Und dass auch dieses Technologiethema da gar nicht mehr groß behandelt wird, sondern man einfach nur quasi die großen Autos weghaben will oder so. Und das ist ja eh nur Wachstum, Pfui oder so, neue Technologie, da braucht man am besten gar nicht drüber reden, weil das kommt ja eh alles nicht oder so. Ja, also an der Stelle würde ich schon sagen, ist das sinnvoll, sich da irgendwie einzusetzen. Aber was man halt auch dazu sagen muss mit diesen Parallelen, die er hier zieht mit Schröder und Labour-Partei und so, also wie es in England war, weiß ich nicht, aber in der Schröder-Regierung waren ja wie viele Alt-68er drin? Also es war ja jetzt so, die Leute haben zwar irgendwie das Gefühl, dass es halt ja danach dann quasi die Linken in der SPD irgendwie heimatlos waren und sich dann auch die Linkspartei da gegründet hat. Aber es gab ja da schon auch einige Leute aus dem ja richtig linksradikalen Lager, die dann da halt in Deutschland zum ersten Mal dann an die Macht gekommen sind. Zwar alle ein bisschen ergraut und älter und so, aber ich meine, das war die erste grüne Bundesregierung oder die einzige bis heute. Und viele von diesen Sachen, Gender Mainstreaming und so ein Zeug, wo heute die Leute den Kopf drüber schütteln, haben wir in dieser Zeit halt auch zu verdanken, ne? Also das war jetzt auch nicht nur so ein. Weiß ich gar nicht so genau. Also ich glaube, dass also du meinst, dass das so ein gesellschaftliches Thema ist? Ja, weil die Grünen ja dann damals die ersten Ministerien da hatten und solche Ideen dann halt aufgekommen sind da. Also jetzt, klar, die Gender-Theorie gibt es schon länger, aber dass in der europäischen Politik dieses Gender-Mainstreaming-Konzept, dass man quasi darauf hinarbeitet, irgendwelche Unterschiede irgendwie abzubauen und solche Dinge, geschlechtergerechte Sprache und so ein Zeug da. Das hat da halt so den Anfang genommen. Und Ich glaube, das wäre auch ohne das gekommen. Also das ist halt einfach was in den USA immer hochschwappt, das kommt irgendwann dann auch hier rüber. ja, wobei wir dieses Ding ja so ein bisschen, bisschen immer kritisieren, weil in vielen Sachen ist es halt auch in Deutschland ziemlich heftig, was so die Leute gar nicht groß mitkriegen. Wo in Amerika sich viel mehr dran gerieben wird, aber in Deutschland, da läuft das alles so halt, ne? Das ist so ein Tagesgeschäft eigentlich. Weil irgendwie halt so eine, die Parteistiftung von den Grünen oder sowas haben die halt in Amerika jetzt nicht, ne? Aber bei uns gibt es sowas halt. Und das ist Mainstream deutsche Politik, ne? Also. Ja. Bei uns ist ja das Overton-Window auch deutlich weiter links wie in jetzt in den USA. Also. Ja klar, das ist, ich vermute aber auch mal, dass es so historisch immer schwierig war, eine rechte Position einzunehmen als eine linke zum Beispiel. Also nach 45 jetzt natürlich, ne? Ich Dass würde du sogar sagen, davor, weil die soziale Frage war in Deutschland auch in der Revolution von 1848 war auch ziemlich stark vertreten. Also ich würde es sogar nicht mal mehr an 45 brechen, sondern wirklich 1848. Also. Ja gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Dafür fehlt mir dann einfach die historische Einordnung. Aber was ich so mitbekomme, ist, was du jetzt im internationalen Vergleich ist, hast du natürlich noch Skandinavien auf der einen Seite, aber das ist dann halt in den meisten Fällen jetzt so ist, dass rechte Positionen deutlich populärer sind in anderen Staaten als es in Deutschland. Was natürlich dann halt auch eine Stärkung für die linke Position ist, ne? Dass du, wenn du jetzt hier in Deutschland was Linksextremes sagst, dann, oder wenn du was Linksextremes sagst, dann wäre es überall auf der Welt was Linksextremes, aber in Deutschland ist es was Linksextremes, aber ja nicht so schlimm wie das Rechtsextreme. Ja, Das oder ist auch halt das. das Ding mit der Antifa, ne? Also das ist ja auch ein richtiger Exportschlager geworden. Also über die Antifa hat man in Amerika vor 3, 4 Jahren noch gar nicht geredet. Und jetzt ist das plötzlich da in aller Munde. Und ja, wir haben es im Bundestag, dass da die Embleme hochgehalten werden und irgendwelche Mitarbeiter sich dazu bekennen und so, ne? Ja, das kommt da jetzt wahrscheinlich auch bald. Also wenn man sich da anguckt, was bei den Demokraten da so nachrutscht, dann wünsche ich viel Erfolg. Also ich würde jetzt schon, kennt jemand von euch Orte, wo man darauf wetten kann, dass Trump nochmal gewinnt? Ich würde nämlich jetzt so langsam mal, glaube ich, tippen. Ich glaube, Eva hat beim letzten Mal schon gutes Geld verdient. Ja, ja. Ich habe einen zweistelligen Tausender-Bereich habe ich gewettet an der Börse, also und gut Geld gemacht. Also, aber wenn du nur auf einen Kandidaten wetten möchtest, Ladbrokes oder halt direkt an die Börse und halt die Marktreaktion abschätzen. Also beim letzten Mal ging ich halt davon aus, dass es eine Marktpanik gibt, die sich aber schnell wiederholt, weil er halt wirtschaftlich halt auf der richtigen Seite steht und dass halt eben der Markt einbricht und sich am selben Tag wiederholt, also wieder erholt, und damit habe ich relativ gutes Geld gemacht. Das war dann, ja, ich weiß auch nicht. Also ich wollte jetzt erst sagen, das wäre dann wenigstens ein Trostpreis, aber ich glaube, das mit dem anderen Ergebnis wärst du wahrscheinlich auch nicht zufrieden gewesen. Ja, aber lass uns vielleicht doch lieber nochmal über Sozialliberalismus sprechen. Ich glaube, da sind wir so ein bisschen von abgekommen. Also ich glaube, ich hatte vorhin was gesagt von wegen, dass es parteitaktisch ja immer klug ist, sich irgendwie auszurichten. Ist jetzt die Frage, ob man bei der FDP jetzt wirklich eine neue Ausrichtung hat oder ob man nicht tatsächlich eher so einen neuen Anstrich nur hat. Weil wenn ich lese, was Lindner da jetzt im Konkreten gefordert hat, dann ist das jetzt nicht so wirklich sozialliberal in dem Sinne, wie es sich, hatte ich eingangs schon gesagt, Sozialliberale wünschen. Ich gucke mal gerade, ob ich den Artikel hier nochmal irgendwo aufrufen kann. Also ich war sofort getriggert. Ich habe die Version gesehen und eine brennende FDP und Deutschland, das im Dunkeln versehen. Ich glaube, da hast du übertrieben. Nein, habe ich nicht. Ja, also es war ja erstmal halt dieses Blair-Schröder-Vergleich, Autokanzler und so weiter. Da ging es noch um Migration, dass ja die SPD da auch bei den Grünen halt angekommen ist mit eigentlich gehören alle Grenzen auf und Menschenrecht auf kannst leben, wo du möchtest und so weiter. Und dann war hier noch die Rede von, war das hier mit der Digitalgeschichte oder habe ich das schon wieder verwechselt mit dem anderen? Digitalisierung, mehr lebenslanges Lernen und so, ja, Herr Lindner hat halt so seine üblichen Talking Points hier rausgehauen. Ja. Ist ja auch alles in Ordnung. Private Altersvorsorge. Ja, also ich fand zum Beispiel, was er hier gesagt hatte mit, wo war es denn, dass die Leute, die zum Beispiel in der Automobilindustrie arbeiten, wenn die jetzt tatsächlich durchschnittlich 6.000 Euro brutto im Monat verdienen, was ich bisschen hochgegriffen halte, aber wenn das so wäre, dann ist es ja tatsächlich so, dass die Spitzensteuersatz bezahlen und dann, wenn die Leute sich dann von der SPD abwenden, ist es jetzt vielleicht auch nicht mehr so die Schicht, wo man meint, dass man die jetzt mit Sozialliberalismus erreichen möchte, aber finde ich doch absolut legitim, dann darüber mal zu sprechen. Ich weiß auch nicht, wie breit die Schicht ist, aber ja. Gut, redet dann noch ein bisschen über Novabo. Wobei ich halt auch sagen muss, so Detailfragen weiß ich gar nicht, ob das in der Wahl überhaupt wirklich so wichtig ist den Leuten. Also bei den einzelnen Leuten halt, ne? Also jetzt. Ja, also ich glaube, das ist die ja Leute, keine homogene Masse. Die jetzt zum Beispiel in Niedersachsen wohnen, wo ja die Wirtschaft stark abhängt von der Automobilindustrie, dass die das schon umtreibt, ob jetzt irgendwie die SPD und die Grünen irgendwie jetzt der Meinung sind, dass man diese Branche halt komplett einstampfen muss, um unser Leben zu retten oder so. Das glaube ich schon, dass das ein großes Thema sein wird in der nächsten Zeit. Und das kann auch ein Thema sein, wo die Leute sich dann vielleicht auch irgendwie alles andere ignorieren und dann ihr Kreuz bei so einer gewissen blauen Partei machen, ne? Wenn die dann irgendwie die einzigen sind, die sagen, dass das weiter bestehen sollte mit dem Auto und so. Das finde ich, also da schreit dann der klassisch Liberale in mir, dass also wenn Parteien sagen, die Automobilindustrie muss sterben, finde ich scheiße. Wenn andere sagen, wir müssen die um jeden Preis am Leben erhalten, finde ich das ehrlich gesagt nicht besser. Nee, das meine ich jetzt nicht, dass man die irgendwie mit Subventionen oder so am Leben erhält. Ich meine ja nur, dass man sie halt nicht extra killt, ne? Nee, klar, weil das klar, mit irgendwelchen ich Verboten oder so, oder indem man jetzt irgendwie vorgibt, dass das jetzt irgendwie Elektromobilität jetzt sein muss und nicht zum Beispiel die Wasserstoffgeschichte, die ja auch schon funktioniert, ne? Also Herr Lindner fährt ja auch so ein Auto, hat er sich jetzt werbewirksam da schon gekauft, ich glaube von BMW oder so. Das habe ich gar nicht mitbekommen zum Beispiel. Und es gibt auch in Südniedersachsen, glaube ich, das hatten wir ja auch mal in unserer regulären Sonntagssendung, auch eine Bahnstrecke, die früher mit Diesel gefahren ist und die jetzt halt eben auch mit Wasserstoff fährt. Von dieser französischen Firma, die hat diese Alstom, heißt die, glaube ich, die hat diese Bahn gebaut. Also das gibt's auch schon. Da tut sich so einiges und ja, ist auf jeden Fall auch eine Variante. Und mit diesen Wasserstoffsachen soll man ja auch, also bin ja auch kein Ingenieur, aber da soll man ja auch andere Autos dann drauf umrüsten können, weil das ja quasi auch ein Verbrennungskraftstoff dann ist. Mhm. Ganz im Gegensatz zu so einem, zu einer Batterie und Elektroauto, wo man dann halt ganz anderen Antrieb hat. Ja. Wo man dann auch eine ganz andere Infrastruktur für braucht. Genau, das auch, ja. Ja, genau. Und Verbrauchsdebatten auch immer richtig schrecklich, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel über synthetische Kraftstoffe sprechen möchtest, dass es dann immer nur darum geht, wie viel verbraucht ein Auto, aber nicht darum geht, was verbraucht er überhaupt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel mit so einem, wenn du jetzt einen Kraftstoff entwickelst, der quasi CO2-neutral ist, dann ist es ja scheißegal, wie viel du davon verbrauchst. Dann kannst du auch wieder 20 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Das ist völlig egal. Aber es wird ja einfach davon ausgegangen, dass Verbrauch schlecht ist. Was ja aktuell in 99% der Fälle auch so ist, aber was ja nicht so bleiben muss. Aber da siehst du dann wieder diese Verbohrtheit, mit der manche dann an so ein Thema rangehen. Das ist ein guter Punkt. Also ich sehe da allgemein in Sachen Klimawandel einen Haufen planwirtschaftliche Konzepte, wie man da dran gehen soll. Und ich bin da eher so, ja, mach halt irgendwie CO2-Steuer und lass einen freien Markt das regeln, was er am besten kann. Innovation hier, Einsparen da. Jeder macht es irgendwie anders. Der eine, der macht Solar aufs Dach. Der nächste überlegt sich ein besseres Fertigungsverfahren für die Waren, die er herstellt. Und so kriegst du das am ehesten hin, wenn jeder das, was er sich überlegt, machen kann. Also, aber meinst du jetzt Steuer- oder Zertifikatehandel? Ich bin da selber noch nicht vollkommen ausgereift, aber ich würd's über eine Steuer machen wollen. Also ist mit den Zertifikaten ist bisher noch nicht ganz so, bin ich nicht so überzeugt. Also, aber warum nicht? Weil der Vorteil, den ich bei Zertifikaten sehe, ist ja, dass du den Preis nicht festlegst, sondern die Menge. Also du sagst ja bei einer CO2-Steuer zum Beispiel, du sollst pro Tonne, weiß ich nicht was, 50 Euro oder sowas bezahlen. Mhm. Aber dann machen wir das mal vielleicht in so einem Beispiel. Also zum Beispiel, du bist eine Firma und du hast zwei Firmen. Firma A stellt fest, damit wir unseren CO2-Ausstoß senken könnten, müssten wir jetzt mehr bezahlen als eine CO2-Steuer, als die CO2-Steuer. Und die Firma B stellt fest, oh, wir könnten total kostengünstig unseren CO2-Ausstoß senken. Dann wäre es jetzt zum Beispiel deutlich besser, wenn du jetzt einfach sagst, okay, wir verteilen Zertifikate und dann macht die Firma B, die das total einfach und kostengünstig reduzieren kann, die macht das dann und verkauft dann ihre Zertifikate an die andere Firma. Mhm. Da hast du halt den Vorteil, dass du für den geringsten Preis, der ja durch diese marktwirtschaftlichen Techniken dann gefunden wird, dass du für den geringsten Preis die größtmögliche Einsparung an CO2 hast. Das ist der Vorteil, den ich beim Zertifikatehandel sehe. Und dann, wenn immer alle, der nächste Punkt ist, wenn immer alle reden, ja, von wegen, wir müssen das CO2-Ausstoß jetzt reduzieren, wir haben keine Zeit, die Erde brennt, bla bla bla. Nee, das ist auch das so Unfug. Ja, aber dass die Leute, das habe ich auch gemerkt, ich habe ja mehrere Streitgespräche auch schon gehabt mit Leuten von Fridays for Future und keine Ahnung was, und die glauben das ja wirklich. Ne? Die glauben wirklich, Leute, morgen geht die Welt unter, wenn wir nicht heute handeln. Und dann sagst du denen, okay, dann lass uns doch mal einen Zertifikatehandel machen, wo wir einfach die Menge von ausgestoßenem CO2 begrenzen. Dann sagen die Leute, nee, lass uns das über eine Steuer machen, weil das kostet ja mehr Geld. Und dann denke ich mir, ja, aber so eine Steuer, die verhindert ja nicht, dass du mehr CO2 ausstoßt. Das heißt, es kann ja sein, dass du eine Steuer einführst und dann wird es für alle teurer, aber keiner spart CO2 ein. Ja, das stimmt. So, und dann hast du morgen vielleicht sogar mehr CO2-Ausstoß und es wird alles teurer. Und wenn du einfach nur genug Geld an die Regierung überweist, dann wird sich das Problem irgendwie in Luft auflösen. Ist ja nicht so. Deswegen denke ich dann, eigentlich müssten das doch genau diese Klimaleute immer fordern, dass man sagt, okay, wir müssen die Menge an CO2 begrenzen. Ja, und vor Aber allen Dingen haben Sie bei will Ihrer irgendwie Steuer keiner. denn das Gegenteil von dem, was Sie haben wollen, wenn Sie sich für die Armen einsetzen wollen, weil Ja, die haben am das geht wohl wenigsten nicht. davon, wenn alles teurer wird. Das ist so ein scheiß Ja, aber Aufwand, das, das dann noch irgendwie zu machen, dass das dann voll, ja. aber das mit den Armen würde ich relativ einfach lösen. Ich würde alle enteignen, die Sozialisten sind. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Kriegen alle einen Gutschein. Ja. Die kriegen ein Zertifikat. Eine Brotmarke. Also so ein Utopie-Gutschein. Dein Beitrag zum Utopia. Du darfst entweder deine Wohnung heizen oder mal Milch kaufen. Such's dir aus. Oder ein Stück Fleisch essen. Hochlebe die Gerechtigkeit. Ein Stück Fleisch finde ich jetzt schon ein bisschen übertrieben. Ne? Also, wir müssen auch ein bisschen ans Klima denken. Ja, das stimmt. Da Und holst du private. aber lieber den Regenwald ab und bauen Soja an. Ja, das ist Genau. ganz wichtig. Ja, was mir beim Lindner auch noch aufgefallen ist, er hat sich hier auch noch in einem Nebensatz auf die Sachen mit der Niedriglohnarbeit bezogen, also Leiharbeit und sowas. Das hat er aber so ein bisschen offen gelassen. Also da hätte es mir gefallen, wenn er dann da mal hingeschrieben hätte, was er da jetzt machen will. Aber das war so eine Formulierung mit, ja, das soll mal irgendwie besser gemacht werden oder gerecht werden oder so. Das war, dass ich so ein bisschen davor gedrückt zu sagen, was man da jetzt konkret ändern sollte. Weil ich denke mal, das steht da nochmal wieder auf einem anderen Blatt. Ja, das ist dann halt der nächste Punkt, dass du mit radikalen Steueransätzen nicht so wirklich vorpreschen kannst, ne? Es sind immer nur so die ganz kleinen Stellschrauben, an denen gedreht wird. Dass du jetzt zum Beispiel letztens, ach Quatsch, letztens irgendwie vor ein, zwei Jahren oder sowas, hatte Alice Weidel mal gefordert, alle Einkommen unter 2000 Euro, also die Steuer, den Freibetrag quasi zu erhöhen auf 2000 Euro, dass du quasi bis zu 2000 Euro steuerfrei verdienen kannst. Da habe ich mich gefragt, was ist daran falsch? Warum kommt da nicht Zustimmung von allen anderen, weißt du? Wenn du einfach nur sagst, okay, warum sollte man denn jetzt Steuern verlangen von jemandem, der noch nicht mal 2000 Euro im Monat verdient? Aber dann, weiß ich nicht, sind das schon superreiche? Ist man mit 1800 schon superreicher? Ich glaube, das wäre Brutto, dann ne? wahrscheinlich so eine Brutto. amerikanische Diskussion, die dann aufgekommen wäre, so nach dem Motto, es gibt nur die Nehmer und die Geber und jeder, der keine Einkommensteuer bezahlt, ist ein Nehmer und so weiter und so fort. Ja gut, aber ist ja jetzt erstmal nichts Verwerfliches dran. Ich frage mich nur, warum bei Steuerpolitik keiner irgendwie was Radikales fordert. Also nur in die eine Richtung halt immer, ne? Kannst über Vermögensteuer reden, du kannst über Erbschaftssteuer reden, du kannst über eine CO2-Steuer reden, aber du kannst, wenn du eine Abschaffung des Soli forderst, dann huiuiuiui. Ja, Das ist dann. das Radikalste, was aktuell bei der FDP geht. Das regt mich so ein bisschen auf. Weißt du, Weil es halt überhaupt nicht radikal ist. ja, absolut, ne? Das sind. Da geht es um, was sind das? 10, 15 Milliarden im Jahr oder sowas? Ne? Peanuts ist das. Weißt du, bei den Julis ist das noch so ein bisschen anders. Da kannst du über eine Flattex diskutieren. Leidenschaftlich, alles wunderbar. Und bei der FDP dann so, ja, Soli, ja, ganz abschaffen, ja, komm, ja, fordern wir mal. Ne? Sind wir mal mutig und fordern die komplette Abschaffung des Solis. Da klatsche ich dann. Das war so ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Da twitterst du fünfmal im Jahr, Steuern sind drauf und dann muss am Ende die Partei wählen, die den Soli abschaffen möchte. Huiuiui. Ja, Naja. aber da habe ich auch neulich auf Twitter, das war von Die Linke, jemanden gesehen, der sich darüber aufgeregt hat, dass die Julis auch was rausgetwittert haben, wo es war Taschendiebstahl oder oben drüber war halt sowas wie keine weiteren Steuern. Und dann ich so, ja, hier werden Steuern mit Raub gleichgesetzt, das hier geht ja gar nicht. Lalala. Und der nächste Tweet ist Solidarität mit Antifa und weißt du, und ich so, ja, es ist gut, läuft. Ja, genau, Ja. Linksradikalismus mit Demokratie gleichsetzen, das ist okay, aber nicht Steuern mit Raub gleichsetzen, das ist verboten. Dabei hättest du dem einen Typen, der ausraubt, einfach nur eine Polizeimütze aufsetzen müssen, dann hättest du eigentlich gestimmt. Ja, also. Aber das ist so auch das, was ich bei den beiden Artikeln in Sachen Sozialliberalismus so, mich so ein bisschen wundere, wie wollen wir das bezahlen, wenn die hier, also der Poscher, der hat ja auch davon geschrieben, dass man eben mehr Bildung anbieten soll und alles und so. Und wo ich mich halt auch manchmal frage, so, ja, also wenn du zur Bank gehst und sagst, ich würde gern was lernen, wo ich später mehr verdiene, dann kriegst du da relativ easy einen Kredit. Wo ich mich auch immer frage, warum muss der Staat so stark sein, dass auch dem letzten Bildung reingedrückt wird, wenn du ja auch einfach halt mal zur Bank gehen kannst. Und wenn du dann einen Kredit hast, dann kannst du halt nicht mehr krank feiern und auf der Arbeit einen Boss frech anmachen, sondern da musst du dich dann halt ein bisschen mehr anstrengen bei der Arbeit. Aber das ist ja auch nicht schlecht, also so ein bisschen halt dann Leistung zu bringen. Also und da frage ich mich halt auch so, also ich habe zum Beispiel mal eine Fortbildung gemacht, Fernschule, die ich halt auch selber privat bezahlt habe. Und damals habe ich mich halt, um mich besser drauf zu konzentrieren zu können, halt weniger gearbeitet. Und es war dann halt mit dem Geld nicht so super toll. Aber ich frage mich, warum jetzt dann in der Zukunft die Leute da jetzt noch einen Ausgleich vom Staat bekommen sollen. Also warum geben wir den Menschen nicht genügend Eigenverantwortung in die Hand, zu sagen, ja, du gehst halt zur Bank oder sparst halt ein bisschen. Bist ja ein erwachsener Mensch, wirst ja schaffen, ein Jahr im Voraus zu planen. Also, ja, keine Ahnung. Nein, ich verstehe den Punkt. Das mit Bildung ist sowieso immer so die Frage. Also, es gibt ja so, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass so eine Grundbildung, staatliche Aufgabe, finde ich okay. Auch wenn ich da durchaus der Meinung bin, dass man da privat ziemlich viel regeln kann, aber dass man sagt, okay, wir stellen jetzt so eine Grundversorgung da, aber auch wirklich nur eine Grundversorgung, dass ich jetzt sage, okay, sagen wir mal bis zum Abitur oder sowas, ne, das ist ja völlig okay, aber der Staat ist jetzt nicht so der Dienstleister, der jetzt jedem kostenlos eine Bildung bis zum Doktor oder sowas finanzieren muss, das sehe ich dann irgendwo nicht ein, weißt du, dann sind da die Leute 30, 35 Jahre alt, das ganze Leben lang nur in der Schule und in der Uni gesessen. Weiß ich nicht, ob das wirklich sein muss. Ne? Also das ist dann halt auch, ich bin dann so ein Freund von nachgelagerten Studiengebühren, dass du dann halt sagst, okay, du kriegst das jetzt quasi erstmal so, aber dann wird dir halt nachher ein Teil von deinem Gehalt abgezogen. Das finde ich zum Beispiel absolut fair, weil dann nimmst du es halt auch niemandem weg, der es nicht hat. Das ist immer so, dass wenn du forderst mit Studiengebühren, ne? Ja, aber dann verlangt ihr ja, dass Arme nicht studieren dürfen und so. Nee, Quatsch, gar nicht wahr. Wenn du Medizin studierst und nachher 10.000 Euro im Monat verdienst, dann zahlst du halt von den 10.000 und 5% oder sowas zurück an die Uni. Ne? Das nimmst du dann keinem Arm weg. Und wenn du dann nachher keinen Job findest, dann musst du den Kredit halt auch nicht zahlen. Dann ist das halt so. Fände ich jetzt eine faire Lösung. Aber wenn Leute sagen, das muss immer von Anfang bis Ende vom Staat durchgegeben werden, finde ich auch irgendwo unfair gegenüber denjenigen, die dann halt nicht studieren, ne? Weil wenn, dann gehst du irgendwie nachher 10., 11., 12. Klasse oder sowas, brichst du ab oder keine Ahnung was und dann gehst du erstmal eine Ausbildung machen und dann arbeitest du da mit 22, 23, stehst du dann da irgendwo in der Kasse und dann musst du den Leuten das Studium mitfinanzieren, die dann im Porsche, weißt du, zur Jura-Vorlesung fahren oder finde ich ehrlich gesagt auch nicht sozial gerecht. Ich weiß nicht, wie man da der Meinung sein kann. Das müsste so sein. Ich finde es auch merkwürdig, dass man nach 12, sind es ja mittlerweile in den meisten Ländern, dass man nach 12 Schuljahren offenbar nicht in der Lage ist, einen Job zu finden, wo man mehr als Mindestlohn dann irgendwie verdient, weißt du? Also wenn ich 12 Jahre staatliche Bildung genossen habe und dann Mindestlohn brauche, um dann halt auf den Stundenlohn zu kommen, dann muss ich auch irgendwo das staatliche Bildungssystem in Frage stellen. Ja, also das kann es nicht sein nach 12 Jahren. Also ja, ich frage mich auch immer, wenn die Leute von Bildung reden, ob sie wirklich Bildung meinen oder Erziehung. Ja, das ist ja, nämlich das ist auch der so nächste Ding. Punkt. Das muss ja sowieso sein. Da muss ja schon früh auf Parteilinie gebracht werden. Ja, genau. Ja, genau. Die Bundeszentrale für politische Bildung will jetzt zum Beispiel auch in die Firmen, weil sie irgendwie erkannt haben, dass quasi nur die Leute so bis zur Berufsschule irgendwas mit politischer Bildung abkriegen. Oder wenn sie dann in der Arbeit sind, halt keine Berührungspunkte mehr haben. Und deswegen, das ist auf jeden Fall so ein Plan, den sie da haben oder sowas, was sie gerne machen würden, dass sie da in die Unternehmen irgendwie dann auch nochmal reinkommen mit politischer Bildung oder so. Das hatten wir ja auch letztens irgendwie an unseren Sonntagssendungen. Ja, der Herr Poschert, der hat ja auf jeden Fall wieder, der kann sich ja gut ausdrucken, der Gute, ein Wort von ihm, was er hier geschrieben hat, fand ich ganz lustig, Korrektheitspopulismus. Da schreibt er hier, dass die alte Garde da von der SPD, Klimen, Schilly, Müntefering, Struck, gelten in der neuen Parteisubkultur dem akademisch hoch geföhnten Korrektheitspopulismus als alte weiße Männer und verkörpern toxische Männlichkeit. Du hast schon gut auf den Punkt gebracht. Also. Ja, der ist klasse. Mal gerade gucken, irgendwie hatte der hier auch noch mal was Ja, er hat so geschrieben. seine Momente, aber wo ich hier auf jeden Fall ihm überhaupt nicht zustimme, ist, dass er hier sich von der SPD als quasi Positivbeispiel von der aktuellen Riege da ausgerechnet die Giffey rausgesucht hat. Das war Ja. wahrscheinlich wieder der Paternalismus. Vielleicht, ja. Die einzige, die da noch herausragt, ist Franziska Giffey, schreibt er hier. Das wäre auch eine Sozialliberale. Ja, die mit dem Demokratie-Leben-Programm. Das ist dann halt auch vielleicht ist das ja ganz unterschwellig von ihm Armutszeugnis, was er der SPD ausstellt. Was ich gut fand, war hier mit, da sind wir wieder bei Linksliberalismus, dass das Etikettenschwindel ist. Das sind in der Regel Linke, die tolerant gegenüber anderen Menschen sind, die genauso denken wie sie selbst. Und dann, viele halten sich für liberal, wenn sie den alten, real existierenden Sozialismus ablehnen und dann doch weiter von Verstaatlichung, Umverteilung, Steueroffensiven, Regulierungen und gewaltsamen Entschleunigungen träumen. Fand ich ehrlich gesagt richtig treffend. Also gut, ich glaube, Kühnert würde sich auch nicht selbst als sozialliberal bezeichnen, oder? Oder hat er das mal irgendwie? Ach, Ich bestimmt. glaub tatsächlich, dass er so mehr oder weniger offen dazu steht, dass liberal nichts ist, womit er was am Hut haben könnte. Aber das erstaunt mich doch, wie viele Sozialliberale dann Verstaatlichung als probates Mittel sehen oder Umverteilung oder so. Also Ja, du ist schon erschaffst halt damit beeindruckend. auch nichts. Mit Verstaatlichung machst du halt kaputt. Also du nimmst halt Innovation raus und die Gesellschaft muss noch mehr zahlen für ein Produkt, was sie vorher günstiger erhalten haben. Ja, aber dann, weißt du, das Argument ist dann halt auch immer, ja, die Leute, die dann da arbeiten, die kriegen ja dann mehr. Toll. Ja. Dann kriegen die ordentliche, in An- und Abführungszeichen, Gehälter und der Verbraucher muss es dann halt damit zahlen, dass sich dann diejenigen, die dann noch woanders arbeiten, sich das nicht mehr leisten können plötzlich. Na, aber gut. Also bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwo lese, dass eine Partei, die halt stramm links ist, verstaatlichen will, irgendwo an die Macht kommt, gucke ich halt, wie ich am Börsenmarkt gegen halt das Land wetten kann und damit Geld verdienen, dass sie ihre Wirtschaft kaputt machen. Ja, warum nicht? Es war da auch assi, aber ich ist halt, ja, also. Man muss ja sehen, wo man bleibt, ne? Ja, und der Witz ist noch, ich war früher auch mal einer, der meinte, verstaatlichen Tralala und so. Aber ich habe halt über die Jahre dazugelernt und halt gelernt, dass das halt alles nicht funktioniert, wenn du keine Ja. Positivbeispiele hast. Also. Ich denke mal so. Irgendwo muss man halt auch erstmal darauf kommen, dass es vielleicht sein kann, dass der Staat nicht alles besser kann, ne? Auch wenn einem das vielleicht manchmal so eingetrichtert wird. Ich habe letztens irgendwann wieder eine alte YouTube-Diskussion von mir rausgekramt, das muss schon, keine Ahnung, 8, 9 Jahre her sein, wo ich irgendwann mal mit jemandem darüber diskutiert hatte, warum Steuern kein Raub sind. Und dann liest du dann so deine alten Positionen dazu und denkst du so, so sehr kann man sich täuschen. Mit Steuern wird ja auch viel Gutes getan. Ah, junger David, du musst noch viel lernen. Aber wer baut denn jetzt die Straßen? Das ist so kompliziert, das kann nur der Staat machen. Das ist genau wie ein Auto, das kann nur der Staat bauen. Ja. Das ist ja genauso wie wenn du deine Steuer abgibst. Der Staat weiß genau, wie viel er von dir bekommt. Aber du musst selber noch mal raten und wenn du nicht richtig rätst, dann kommst du ins Gefängnis. Einfach so, was halt der Staat ist. Wie so eine Freundin, die genau weiß, wo du gestern Abend warst, aber du musst trotzdem noch mal raten. Wenn du was Falsches sagst, dann kriegst du eine gewischt. Ja. Ich fände es ja ganz spannend, mal auszuprobieren, wenn man sich einfach mal selber aussuchen könnte, wo die Steuergelder hingehen. Dass du quasi sagst, okay, du musst jetzt so und so viel Steuern zahlen, aber du darfst selbst entscheiden, wofür du die bezahlen möchtest. Weißt du natürlich wahrscheinlich gar nicht mal so sehr, aber dann könntest du zumindest so sagen, dass das und das kein Geld mehr bekommen. Dann möchte ich mal gerne wissen, wie viele politische Programme einfach aussterben würden, weil da keiner Also, mehr für zahlt. Demokratie leben kann zum Beispiel komplett weg, in meinen Augen. Also, das ist einfach nur Verschwendung, Feigenblatt. Also, ja. Ja, und auch wie sich die aktuelle Bundesregierung da teilweise mit gebrüstet hat, dass man die größten Etats aller Zeiten da irgendwie aufgestellt hat. Das fand ich auch ganz schön befremdlich. Unter anderem halt auch Frau Giffey, die Sozialliberale. Die angebliche. Ja, hier in dem Artikel hier vom Johannes Vogel, da sind auch noch mal ein paar Vorschläge, wie man denn sozialliberal sein könnte, wo halt auch wieder, auch wie vorhin schon aufgegriffen, halt Bildungsprogramme vorgeschlagen werden und andere Maßnahmen, wo ich halt auch, weiß ich nicht, einfach gar nichts machen und mal einfach die Leute machen lassen und den Leuten sagen, du musst halt eigenverantwortlich handeln. So. Das ist in meinen Augen das beste Programm, was man auflegen könnte. Also Midlife BAföG. Dass man irgendwie, um sich nochmal umzuorientieren in einen anderen Job, dass man auf ein Konto einzahlen kann und dann das Geld zurückbekommt und wer zu wenig verdient, kriegt dann nochmal ein extra BAföG. Wo ich halt auch nicht weiß. Also ich kannst du sparen, machst halt mal 3 Jahre weniger Urlaub und dann hast dreimal 20 Tage, das hast schon 3 Monate. In der Zeit kannst du viel lernen. Also ich weiß auch nicht. Die Leute alle gucken sie, wie viele Stunden Fernbrottag und Internet, wo sie nur Zeit vertreiben und dann sagen sie zu mir, ich habe keine Zeit für Fortbildung. Ja, dann schau halt statt 4 Stunden 2 Stunden fern. Da kannst du immer noch 2 gucken, lernst noch 2. Und dann kannst du was aus dir machen. Aber nee, wenn du so daherredest, dann heißt schon wieder, ah, das ist das Böse. Ja, super böse. Böse Leistung. Wo du jetzt gerade auf dem Artikel von Johannes Vogel bist, da habe ich jetzt gerade noch mal kurz drüber geguckt. Da redet er von der Erneuerung des Aufstiegsversprechens. Das ist so wahrscheinlich schon der erste Punkt, wo Sozialliberale dann vielleicht schon wieder so ein bisschen ins Stocken kommen, weil ich habe so das Gefühl, dass viele Sozialliberale nicht an Aufstieg glauben, sondern an Aufzug. Dass quasi Leute einmal nach oben gezogen werden müssen. Und zwar, wenn nötig, auch mit Gewalt. Dass sie irgendwie nicht so an Aufstieg aus eigener Kraft denken, sondern einfach so an, denen muss geholfen werden im Sinne von, ich muss es einfach mit, ja, da, genau. Ich muss es einfach mit Ach und Krach dafür sorgen, dass die genau auf dem gleichen Level stehen wie, keine Ahnung, alle anderen auch. Und notfalls dann die anderen natürlich auch ein paar Ebenen nach unten, ne? Ist es eigentlich schon Aufstieg, wenn alle anderen einfach auf mein Level wieder runterkommen? Ja, Wahrscheinlich, ne? natürlich. Ja. Ja. Klar. Für den Aufstieg braucht man ganz viel heiße Luft, glaube ich. Ist auch gut. Und auch das Midlife BAföG. Ich weiß nicht, also wie du. Ich wette mit dir, wenn du am Montag zu deinem Bankberater gehst und sagst, ich würde gern was dazulernen und da habe ich hier den Fortbildungslehrgang, der kostet 8.000 Euro. Kann ich bitte Geld haben? Sagt, der läuft. Also, zumindest war das so bei meiner Frau, also die jetzt ihren Doktor gemacht hat, also oder gerade macht. Also, ja, also. Tja, hättest du nochmal auf das Mitleids-BAföG, hätte ich was gesagt. Mitleids-BAföG gewartet, Abel. Wieder falsch gemacht. Und das nächste Ding ist ja auch, du bist ja, also der Lebensstandard wird ja immer besser. Also vor 20 Jahren hattest du noch keinen Supercomputer namens Smartphone in deiner Tasche. Und Bildschirme werden auch immer günstiger. Autos brauchst du kaum noch, weil du mittlerweile Uber hast, also Uber hast. Also irgendwie wird es ja schon besser. Ich Also weiß nicht, wo genau lebst du, dass du Uber hast? in Stuttgart. Da gibt's Uber? Boah, ihr Glücklichen. Ja. Aber wollen sie jetzt verbieten? Ja. Aber der freie Markt soll regeln. Das will mir auch nicht in den Kopf, wie man so ein Taxi-Monopol noch beschützen kann. Finde ich schrecklich. Ja, wobei natürlich, also man braucht dann wenn aber auch noch ein bisschen mehr als nur Uber, ne? Also du brauchst dann da halt auch Konkurrenz, weil ansonsten hast du mit so einem, mit diesem Dienst halt auch wieder ein Monopol. Ja, aber das ist bei, wenn es nicht staatlich geschütztes Monopol ist, hast du immer den Effekt, dass wenn ein Monopol zu teuer wird, dass du dann wieder Raum schaffst für günstigere Anbieter. Das ist ja, du kannst ja als Monopolist kannst du ja nicht so hohe Preise fordern, weil du dann sofort anderen die Chance gibst, günstiger anzubieten. Ja, das stimmt. Stille. Das ist richtig, ich meine ja nur, ne? Weil das ist halt auch immer so ein Ding, das muss ich dann halt auch irgendwie, ja, also dann muss man sich da auch beeilen mit irgendwie, wenn man jetzt da irgendwelche Zulassungen und sowas da irgendwie macht, dass man dann da auch gleich irgendwie ein paar mehr Anbieter hat und nicht nur einen. Ja, wobei ich weiß nicht, wie ist das jetzt auf dem Fernbusmarkt? Gibt es da noch was anderes außer Flixbus? Ja, ich glaube schon. Das Ding von der Bahn ist zwar, glaube ich, dann irgendwann ausgelaufen, aber ich glaube, es gibt noch welche außer Flixbus. Ich fahre nicht Fernbus, aber ich sehe bei mir beim zentralen Omnibusbahnhof da immer so einige Dinger stehen und ich glaube nicht, dass das alles nur Gemietete sind. Also oder welche nach Polen fahren. Na gut, es gibt vom BlaBlaCar offenbar noch was. Naja. Nun gut, haben wir die sozialliberale Frage soweit gelöst, oder? Würde ich sagen, behaupten. Jo, schon. FDP setzt sich für soziale Kälte ein. Neoliberale Konsumterrorregime. So auch kommen kann. Nein. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch ein kommunikatives Problem ist, aber ich glaube, viel kommt halt von außen. Ich habe halt so selber nicht so den Eindruck, dass die, gut, ich bin jetzt halt auch nicht der Durchschnittsbürger, aber glaubt ihr, dass es nach außen immer noch von der FDP selbst jetzt so ankommt, als wäre sie jetzt die neoliberale, arme, hassende Reichenpartei? Nee, eher Innovation und so. Also oftmals höre ich zwar auch, ja, dafür verdiene ich nicht so gut. Auf der anderen Seite sagen die Leute aber auch, ja, da hast du halt Innovation, die wollen halt Technologie und ausbauen, Internet und tralala. Also das sind so die beiden Dinge, die ich höre. Also. Ja, also das, was du gerade meintest, das höre ich eigentlich nur von diesen politischen Klientel halt, also so Fridays for Future Leuten und so Planeten retten Leuten. Von denen höre ich das. Aber von denen gibt es natürlich auch genug in Medien und so. Von daher wird das da halt auch kolportiert. Na, ich merke das bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Arbeit in der Mittagspause oder so, das ist ja eigentlich ein ganz guter Schnitt durch die Gesellschaft. Ja, das sind jetzt natürlich keine, ich sag mal, keine Schüler, keine Studenten, sondern halt Leute, die mitten im Berufsleben stehen. Aber da gibt es halt auch einige, die sagen, ja gut, Kommunismus ist jetzt an sich eine gute Idee, der nur in der Praxis mal so schlecht umgesetzt ist. Und dann denke ich mir so, hui. Was halt so, weiß ich nicht, ich denke mir immer, du bist Leistungsträger der Gesellschaft, ne? Du verdienst gut, du hast eine gute Ausbildung genossen, dann stellt man sich da hin und sagt, Kommunismus ist an sich eine gute Idee. Ja, und ich persönlich, das ist für mich eine Tragödie, wenn ich das höre. Und das ist aber in Deutschland so weit verbreitet, was mir immer wieder, wenn ich auf die Zukunft von Deutschland schaue, extreme Angst macht. Ist es nur ein Meme, was so rumgeistert, oder ist es ein Meme, was sich irgendwann mal in Politik manifestieren wird? Weil ich will den Teufel nicht an die irgendwann Wand malen, aber ich, wenn ich das höre, an sich ist es ja eine gute Idee. Nein, ist es nicht. Ja. Nein. War es nie, hat zu vielen Toten geführt. Da sind wir im Prinzip auch wieder bei diesem Unterschiede-Aushalten-Ding angekommen. Ne? Also das ist ja das Kommunismus-Teil, dass man halt eben bei allen Sachen immer maximal davon ausgeht, dass es diese Unterschiede halt nicht geben dürfte eigentlich. dass das alles Ungerechtigkeit ist und dass man es halt besiegen muss. Und da habe ich auch auf jeden Fall das Gefühl, dass es ja ganz stark in diese Richtung halt geht, ne? Dass dieses Denken in gerade halt in Bereichen jetzt abseits der Wirtschaft, weswegen man dann ja von so überschlauen Leuten halt immer belehrt wird, dass ja Kommunismus nur eine wirtschaftliche Theorie ist und keine gesellschaftliche. Und ja, dass das deswegen halt eben nicht so ist. Aber ich glaube halt schon, dass dieses Gerechtigkeitsdenken da auf jeden Fall so führt. Und der Grund halt auch eben ist, warum diese Sache wieder so ein gutes Ansehen irgendwie genießt, ne, weil das halt irgendwie so positiv besetzt ist mit, ja, man sorgt ja nur für Gerechtigkeit und man kümmert sich ja nur um die Liegengebliebenen und die können sich ja nicht selber helfen, ne, also. Ja, und es wird ja auch alles irgendwie damit jetzt geframed, ne, also wie gesagt, das Geschlechterthema ist ja nur ein Beispiel irgendwie, wo es aber ziemlich stark auffällt und das geht ja sogar schon so weit, dass man sich halt Gedanken macht über Videospielcharaktere und Filmcharaktere und alle möglichen Dinge, die noch nicht mal mehr echte Menschen sind. Wobei, aber, also das hat ja in den, ich sag jetzt mal in den breiten Bevölkerung, das ist ja wirklich nur so ein Twitter-Ding, glaube ich. Also ich kenne jetzt, abgesehen von der Uni, wirklich niemanden, der irgendwo im Berufsleben ist, der sich jetzt wirklich ernsthaft Gedanken darüber macht, dass unsere Sprache ein Zeichen des ausufernden Patriarchismus ist oder sowas, ne? Also ja, in den Medien halt, echt, halt, ne? Also, ja, das juckt halt keinen. Aber was so wirtschaftspolitische Themen angeht, wenn du jetzt sagst, okay, du redest über eine Erbschaftssteuer, wenn du redest jetzt über die Abschaffung der Automobilindustrie oder keine Ahnung was, darüber diskutieren die Leute schon. Ja, das ist also sicherlich Frage, richtig, aber diese ganzen Sachen, die werden halt trotzdem weiterlaufen, ne? weil ja, halt diese, ja, genug von den etablierten Parteien das halt für unglaublich wichtig halten. Und ich denke halt nicht, dass das so schnell sich da verschwinden wird, weil ich mir schon allein angucke, ich wohne ja hier in Hannover, wir haben ja hier nach vorne geprescht mit Geschlechtersprache. Ja, und Dortmund hat direkt nachgezogen. Wer hat nachgezogen? Dortmund. Ja, das haben so einige nachgezogen. Witzigerweise hat ja sogar Berkeley nachgezogen und dann irgendwie plötzlich gesagt, sie wollen jetzt die Manhole-Cover nicht mehr Manhole nennen, weil das ja dann auch sexistisch ist oder so. Peoplehole. Und genau, Peoplehole. Wir sagen nicht Mankind, wir sagen Peoplekind. Genau, ja, das war so ein Ding von Trudeau irgendwann mal, ja. Der ja auch so ein Sozialliberaler ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Und da war ich echt enttäuscht. Ja, in Hannover lief das halt so, dass sie einfach, ja, der Bürgermeister hat halt gesagt, wir machen das jetzt. Und das war halt auf Basis von diesem Gleichstellungsbüro. Und die wiederum haben sich berufen auf eine Dame, die auch das Buch Richtig Gendern im Duden Verlag geschrieben hat und die an der Uni Hannover halt eben lehrt. Und ja, dann war das plötzlich irgendwie so Gesetz. Und das lief dann sogar so weit, dass sie jetzt bei Reden im Stadtrat die Reden dann mit diesen Sternchen und diesem ganzen Wurst da irgendwie da garnieren, vollkommen egal, was die Leute überhaupt gesagt haben. Also hast dann eine Rede von irgendwem, zum Beispiel von der FDP oder von der AfD, die solche Sachen halt nicht benutzen und dann wird das aber so protokolliert, dass das dann hinterher da alles drin ist. Ne, also es wird eigentlich verfälscht, was die Leute gesagt haben. Das finde ich schon ziemlich krass. Ja, das ist frech. Das ist mir aber tatsächlich noch nicht. Und das mit der Sprache, also ich habe das im Bekanntenkreis schon mal erlebt. Also ich habe einen relativ diversen Bekanntenkreis von Unternehmer zu Assis, zu, keine Ahnung, Barfliegen und tralala, also zum Teil viele Studenten auch, aber so die Diskussion um Sprache, die habe ich auch schon mal mitbekommen. Also da ist es immer das Ding mit der sozialen Probe. Also man glaubt zwar, dass das Thema niemanden beschäftigt, aber es gibt halt auch Leute, die sich damit beschäftigen. Also ja, gibt schon. Ja. Also ich kenne, glaube ich, eine Person, die ziemlich hinterher ist und die ist im Bildungsbereich da irgendwie aktiv. Ich weiß nicht, ob die selber Lehrerin ist oder irgendwas mit ja, na, wie heißt das Wort? Organisatorischem Kram, da irgendwie Bürokratie, was an der Schule irgendwie dran klebt, Ja, zu okay. tun hat. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber die ist da auch ziemlich dabei. Ja, die, wo bei mir drüber gesprochen hat, dass Sprache auch Gewalt sein kann, etc., die arbeitet bei der Ausländerbehörde und tut Asylanträge bearbeiten. Ultra progressiv, also finde ich auch interessant. Ja. Was wir in Deutschland brauchen, ist eine liberale Gramsci-Strategie, die außerhalb der Politik mehr Bewusstsein für Liberalismus und Leistung schafft. Das wäre gut. Ja, das, was ich hier nochmal so als kleinen Abschluss eingeblendet habe, das kennt ihr vielleicht noch. Wir hatten das irgendwann schon mal gezeigt. Das ist so ein, ich glaube, 2 oder 3 Jahre altes Meme, was irgendwelche Identitären mal gemacht haben. Der Klischee-FDP-Wähler. Und das ist einfach nur so lustig, weil wir da ja auch drin vorkommen in diesem Ding. Warte mal, Also ja, hier, sekunde. David, ne, jetzt hast du hier mal richtige FDP-Leute hier erlebt, ne? Nicht so Ja, wie schon bei dir bei den einige Julis gewesen, oder aber so. warte mal. Welcher bist du denn? Bist du der Start-Upper? Eher nicht so. Leidet schon Selbstunterschätzung. Die klare Position zu irgendwas einer, weil die Bank andere konnte ich einen Strom an. Ja, es ist ziemlich. Also Pseudopräsident. ich würde das ja gut finden, wenn wir kann ich ja den Lindner vom Thron stoßen und sagen, hier, kein Wort ist illegal, Weltraumaffen und Atheismus klauen bin ich auch noch. Da muss er ja eigentlich Platz machen, oder? Weil das, glaube ich, weder Zahnarzt im Ruhestand, ja, wo Start-Upper ist er, ja. Aber ich habe 2, vielleicht sogar 3, wenn das Skeptiker-Ding da auch zählt. Nee, Skeptiker bin ich nicht. Igitt. Ja, aber nach Ich der bin. Definition dieser komischen, die sie da haben, vielleicht schon. Was der Himmel. Ach du Scheiße. Ja. Naja, das ist ja auch nicht so aufgebaut, dass du dir irgendwas Gutes aussuchen kannst. Ja, ist auch nicht gemeint. Das ist ja nur Ja. Spott und Hohn. Ja. Das ist vor allen Dingen auch, also wenn man sich die haben das mit anderen Parteien auch gemacht. Die anderen haben sie sogar halbwegs getroffen, würde ich sogar fast behaupten. Aber da merkt man einfach, die haben überhaupt null Ahnung davon, was dieses Liberal überhaupt sein soll, weil da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, über diese neue Rechte und die haben ja, dieser Liberalismus ist bei denen ja so ein komplett rotes Tuch. Aber ja. Wobei das, glaube ich, auch vom Narrativ her ein Stück weit damit zusammenhängt, dass vieles, was die halt daher labern, halt auch aus amerikanischen Kreisen stammt ursprünglich und übersetzt worden ist. Und im amerikanischen halt Liberalism halt auch so Corbynistas und Tralala mit meint. Ja, das hat als FDP sowieso verloren. Entweder bist du liberal oder du bist Demokrat und das ist beides im amerikanischen Sinne nicht so cool. Ja, Aber du kannst genau. halt auch nicht sagen, dass du Libertarian bist, weil bist du halt nicht, ne? Ja. Ist schwierig. Ich glaube, im amerikanischen Spektrum wäre ich jetzt auch ein bisschen verloren. Also, da bist du dann zum Beispiel auch, also, ich würde tatsächlich am ehesten noch zu den Libertarian tendieren, aber. Ist halt dann meistens, auch wenn du dir immer was anderes einredest, eine verlorene Stimme, ne? Aber ja, hier die Rechten, oder die Identitären, die lehnen ja auch Liberalismus komplett ab. Und dass sie hier die Stereotype noch nicht mal mehr so genau treffen, finde ich eigentlich ziemlich schade, weil das zeigt halt davon, wie wenig kulturellen Einfluss die FDP oder der Liberalismus selber hier hat, obwohl es eigentlich eine hegemoniale Ideologie ist. Also den ganzen staatstragenden Funktionen sind ja alle eigentlich relativ liberal. Oder auch die Wirtschaftspolitik, die ja von Blair und Schröder halt durchgedrückt worden ist, das war ja auch zwar jetzt nicht neoliberal, aber halt schon eher in die Richtung von liberal. Und da finde ich es halt irgendwie schade, dass halt die FDP halt mit einem einstelligen Ergebnis halt rumgammelt. Also. Ich weiß auch ehrlich gesagt, also wenn ich mir die Arbeit der Parteien, der Fraktion so angucke, dann denke ich mir, da ist mit Sicherheit viel Richtiges dabei, was halt nicht so wirklich die Aufmerksamkeit findet und vieles ist halt auch sehr vorsichtig, wo ich glaube, ich so ein bisschen das Problem sehe, dass man sich nicht so ganz einig ist, was möchte man jetzt genau machen? Also, du hast halt das Problem, dass du auf der einen Seite jetzt hier zum Beispiel, was wir jetzt den ganzen Tag schon diskutiert, dass du Sozialliberale gerne für dich begeistern möchtest, weil dann auch ein nicht unbeachtliches Wählerpotenzial natürlich steckt. Dass du aber auf der anderen Seite halt deine ganz hardcore-kapitalistischen Fanboys natürlich auch nicht so wirklich vergrauen möchtest. Ne? Das ist jetzt das zum Beispiel, was machst du mit einer Flat-Tax? Kannst du nicht einfach fordern, ohne dass du links massig verlierst. Mhm. Aber ist dann die Frage, gewinnst du dann so viele Libertäre dazu, dass das quasi wieder kompensiert wird? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen bräuchte man eine Kulturstrategie, dass man sozusagen gar nicht so arg in die Politik selber geht und aufs Wahlergebnis schaut, sondern eher ein Think Tank, der die Bevölkerung bearbeitet, so wie es zum Beispiel Attac macht. Also Attac ist ja auch eine Pipeline zu Die Linke. Also ja. Und mir fällt halt auf Anhieb, fällt mir jetzt das Cato-Institut irgendwie ein, was ja auch einen deutschen Ableger hat, aber so irgendwie von auf liberaler Seite, so eine NGO, die auch ein bisschen auf der Straße ist oder so, die was macht oder so, fällt mir halt. Ja. Aber ja, also da ist Luft nach oben sozusagen. INSM ist halt auch schon wieder so ein bisschen, wo ich mir dann frage, ist das schon wieder Framing, dass du sagst, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, dass du irgendwie diesen sozialen Kern, also das Framing das, in meinen Augen. Ja, aber in welche Richtung? Ist das jetzt, möchtest du betonen, dass die Marktwirtschaft an sich sozial ist oder möchtest du die Marktwirtschaft sozialer machen? Das ist immer das, was ich mich frage, wenn Leute von sozialer Marktwirtschaft... Ja, ich glaube, das, was die meisten Leute dabei hören, ist neue soziale Marktwirtschaft und denken sich, das Neue daran ist, dass die nicht mehr sozial ist. Ja, ich glaube, so kommt das eher an. Also so kommt es an bei den Leuten, ja. Aber generell bei den Leuten ist ja eh alles neoliberal. Auch das, was Schröder gemacht hat, ist neoliberal. Und früher in meinem Weltbild, da war ja auch, Schröder, neoliberal, das hat er da, die Linke ist verstaatlicht. Also es war furchtbar früher bei mir. Es ist halt auch kommunikativ schwierig, jetzt so irgendwie was dazu fordern. Was ist CO2-Steuer zum Beispiel? Schön, einfach, kann sich jeder was drunter vorstellen. Emissionszertifikatehandel habe ich jetzt gerade versucht ja zu erklären. Da brauchst du dann schon wieder mehrere Minuten, dass du da die Vorzüge und so weiter auch erklären kannst. Ne? Das passt halt nicht in 280 Zeichen. Das ist halt auch so ein Problem der Gesellschaft, würde ich fast sagen. Ja, aber ich meine, wir machen hier ein paar Stunden lange Streams und die gucken ja auch ein paar Leute. Also das ist, glaube ich, wenn sich die Leute wirklich interessieren für solche Sachen und irgendwelche Fridays for Future Demonstrationen, da gibt es zwar Parolen ohne Ende, aber die dauern ja jetzt auch länger als nur eine halbe Stunde. Ne? Und da rennen die Leute dann auch extra, fahren sie in eine andere Stadt oder so. Also da ist schon heutzutage die Möglichkeit und diesen Podcast, den der Lindner macht zum Beispiel, kenne ich auch alle möglichen Leute, die sich den jetzt regelmäßig halt anhören, obwohl die jetzt nicht... Ja, aber das ist halt trotzdem alles nur ziemlich wenig. Ne? Also viele kriegen halt wirklich nur das von der Oberfläche mit und wenn dann bleibt halt immer nur das hängen, was jetzt gerade irgendwie so gesagt wurde. Ich erinnere mich noch gerne an diese Bäckerei-Anekdote. Da haben wir auch mehrere Tage über alles Mögliche diskutiert und dass das am Ende dann hängen geblieben ist, ist, dass irgendein Zitat irgendwie von so einem Bäcker und der hat irgendwas gegen Ausländer gesagt und deswegen böse. Ja, aber ich glaube, das liegt dann da auch wieder daran, was die Medien halt daraus gemacht haben. Und das hat man ziemlich stark gesehen, dass das halt direkt genutzt wurde, um halt genau diese Verkürzung davor zu nehmen und darauf rumzureiten, ewig lange. Also das weiß ich jetzt aber auch nicht, wie viele Leute sich dann dafür groß interessiert haben oder daran irgendwas wirklich dann festgemacht haben oder so. Also das kann man ja immer schwierig sagen, was jetzt wirklich übrig bleibt. Und auch diese ganzen Empörungen, die da teilweise rumgehen. Also wir betrachten ja hier viele Dinge halt auch ziemlich nah. Und ich bin immer wieder überrascht, worüber sich die Leute aufregen. Also dieses Ding zum Beispiel mit dem Umweltsau-Lied. Das ist für mich noch nicht mal in der Top 10 von dem Quatsch, den die Öffentlich-Rechtlichen in letzter Zeit verzapft haben. Ne? Das war jetzt halt auch wirklich nur der Tropfen, der dann da so das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja, also wir hatten hier über Jahre viel Frust angestaut. Wir hatten hier letztens dieses Video von Funk, von diesem Jugendprogramm, wo die dann da irgendwie so eine Talkrunde gemacht haben, wo es um wie weiß ist der Klimawandel geht. Und die dann da so Sprüche machen wie hier die ekelhaft weiße Mehrheitsgesellschaft und irgendwas von Bürgis reden. Und meinen, dass sie aber schon dann reisen dürfen, weil sie ja ihre Familie dann irgendwie besuchen müssen, die im anderen Land lebt oder so. Die fliegen ja auch nur mit Flugzeugen, die sowieso fliegen würden. Ja. Das ist mein Lieblingsargument. Ja, genau. Und also, ne, also sowas finde ich eigentlich schlimmer, weil, ja, also, ich meine, wenn die Leute sowas selber produzieren, meinetwegen, also dann gucke ich mir das auch an und denke mir, ihr spinnt aber ganz schön rum. Aber das dann, und dann auch noch darunter waren ja auch diese Erklärungen und dass ihr dann da auch so komplett wahnsinnige Sachen, Konzepte wie dieses White Privilege oder was das da war, dann da irgendwie so erklären, als wäre das irgendwie sowas wie die Summe der Quadrate ist gleich der Summe, na, irgendwelche mathematischen Regeln, die Universalitätsanspruch haben oder so. Ne? Aber sind es irgendwelche sozialwissenschaftlichen Humbug-Konzepte, die sich irgendwelche Leute da mal überlegt haben, um sich irgendwie die Welt zu erklären mit ihren Verschwörungstheorien. Und sowas landet dann da irgendwie bei uns in öffentlich-rechtlichen Medien und wird da halt irgendwie weiterverbreitet oder so. Ja, da bräuchten wir bei den Öffentlich-Rechtlichen halt eine libertäre Sendung. Also, die Steuern sind Raub heißt. Das Wenn wäre das aber ein der Fall bisschen. wäre, dann wäre ich auch eher so geneigt, sozusagen, so, na, ich weiß, ich will immer noch, dass ihr abgeschafft werdet, aber jetzt ist es zumindest mal fair. Zumindest eine so Genau. eine Alibi-Sendung. Aber Genau, Leute, nein. ruft uns an, wir machen euch die Adresse. Ja, wir machen die Alibi-Sendung. Steuern sind Raub. David darf auch kommen. In der Pilotfolge. Nun gut, dann hätten wir es soweit, oder? Ich glaube schon, ja. Ja. Soziale Kälte ausgestrahlt. Genau. Wir wollen, dass Genug Köpfe für heute jeder für explodiert. sich ist. Ihr seid alle alleine und niemand hilft euch. Nein, macht's gut, bis morgen. Haut rein, Leute. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Genau, und geht in den Wald und so. Aber das machen wir morgen dann auch Und kauft mein Buch Miete pro Kopf bei Amazon. Haut rein. wieder. Jo, danke, dass ich dabei sein durfte. Jo, danke, David. Jo, danke, David. Gerne. Ciao, ciao.